BuzzFeed, Leitfaden gegen Islamophobie. Vor wenigen Tagen bin ich auf diesen Guide gestoßen und weil die Anleitung einfach perfekt ist, will ich meine Eindrücke teilen. Werfen wir also einen Blick auf die Illustration. Hier sehen wir eine Frau, die wohl die beistehende Person ist und auf der anderen Seite noch eine Frau, augenscheinlich eine Muslima. Diese Dame hat scheinbar Angst und ist richtig am Zittern, weil sie vom klassischen feministischen Feindbild, einem weißen Mann, angeschrien wird. Leider sieht man nicht genau, was der Mann sagt, aber ich vermute mal, es ist etwas wie: Entschuldigung, darf ich mich auf den freien Platz neben Ihnen setzen? Oder: Sie zittern ja, soll ich den Busfahrer Bescheid sagen, dass er die Heizung anmachen soll? Okay, ernsthaft, wie sollen wir hier als Zeugen nun reagieren? Schritt 1, eine Unterhaltung anfangen. Gut, sich mit dem Opfer solidarisch zu zeigen, ist vermutlich keine schlechte Idee. Es ist nur etwas ironisch, dass das ungefragte Anfangen einer Unterhaltung im öffentlichen Raum nach BuzzFeed-Standards eine sexuelle Belästigung darstellt. Kann sich noch jemand an diese Frau erinnern, die durch New York spaziert ist? Irgendwer? Um die Regeln der passiven, aggressiven Konfliktlösung einzuhalten, wird natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass man den Angreifer ignorieren soll. Also bei allem Respekt, aber wenn der Typ wirklich angreifen würde, wäre es vermutlich relativ schwer, ihn zu ignorieren. Schritt 2. Wähle ein beliebiges Gesprächsthema und fang an, es zu diskutieren. Bis hierhin könnten Schritt 1 und 2 auch eine Flirtanleitung sein. Aber wie auch immer. Der Angreifer hier ist auf jeden Fall so respektvoll, dass er direkt aufhört rumzuschreien, damit die beiden Frauen miteinander tratschen können. Vielleicht sollte der Autorin jemand sagen, dass die Twitter- und Tumblr-Ignore-Funktion außerhalb des Internets nicht wirklich funktioniert. Schritt 3. Baue den Safe Space weiter aus. Oh yeah, Safe Space, ein wunderschönes Schlagwort. Wenn ich mich in ein öffentliches Verkehrsmittel begebe, gehe ich auch immer davon aus, dass ich dort meinen Safe Space ausbauen kann. Ach ja, außerdem soll man Augenkontakt halten. Flirtanleitung bestätigt. Der Typ geht einfach weg, angeblich weil er keine Reaktion erhält. Ich glaube einfach, er ist sauer, weil ihm jemand den freien Sitzplatz weggenommen hat. Wer ist jetzt das eigentliche Opfer? Schritt 4. Führe die Unterhaltung fort und eskortiere sie zu einem sicheren Platz, falls nötig. Jetzt geht's aber endgültig zu weit, da müssten eigentlich alle BuzzFeed-Sirenen angehen. Die Helferfrau legt der Opferfrau einfach die Hände auf die Schulter. Rape Culture bestätigt. Bring sie zu einer neutralen Gegend und erlaube ihnen, sich wieder zu sammeln. Respektiere ihre Wünsche, wenn sie sagen, dass sie okay sind und einfach gehen müssen. Meine Güte, ich hoffe, ich werde niemals Zeuge, wie jemand im Bus angeschrien wird. Ansonsten kann ich meine restliche Tagesplanung vergessen, weil ich damit beschäftigt bin, fremde Menschen zu sicheren Plätzen zu eskortieren und sie mit interessanten Unterhaltungen bei Laune zu halten. Außerdem bin ich mir nicht so sicher, ob dieser Guide in der Realität funktionieren würde. Aber bestimmt hat die Autorin sorgfältig nachgeforscht, um sicherzustellen, dass Opfern auch angemessen geholfen wird. So schreibt sie zum Beispiel zur angewandten psychologischen Technik: Ich habe den Namen vergessen und auch nichts mehr dazu gefunden. Außerdem schreibt sie: Ich fokussiere mich hier auf Moslems, weil sie in letzter Zeit sehr spezifische Ziele gewesen sind. Als französisch-arabische Frau wollte ich etwas tun, um darauf aufmerksam zu machen, wie man helfen kann, wenn so etwas vor unseren Augen passiert, damit niemand sagen kann, er habe nichts gewusst. Also im Prinzip eine noble Geste, die für mich aber eher den Eindruck eines persönlichen Wunschzettels erweckt, in dem steht, wie die Autorin am liebsten selber behandelt werden würde. Wenn die Islamophobie in Paris so ausgeprägt ist, wäre eine Anleitung dafür, wie sich ein potenzielles Opfer selber helfen könnte, auch wesentlich sinnvoller. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass herumstehende Leute auch islamophob sind und man dann irgendwo alleine sitzt und einfach komplett auf sich selbst gestellt ist. Dann hat man dann richtig verloren, beziehungsweise muss sich anschreien lassen. Zugegebenermaßen kann man sagen, dass dieses Comic bei weitem nicht das Schlimmste ist, was ich von Feministen lesen musste. Aber an bestimmten Stellen kommt doch ein wenig Weltfremdheit und die alte Agenda zum Vorschein. Bleibt logisch.